Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Alexandra David Neel. Die Frau vom Dach der Welt. Ein Abenteuerfeature von Ute Welteroth. Monsieur Flournoy, Sie haben die Amazonasquellen entdeckt. Ich möchte sagen, Sie sind der größte französische Entdecker unseres Jahrhunderts. Nein, Monsieur, ich muss Sie enttäuschen. Der größte Entdecker ist eine Frau. Und ihr Name ist Alexandra David Neel. 1925. Eine Weltsensation. Wie uns gemeldet wird, soll es einer Französin gelungen sein, Lhasa zu betreten. Eine für Ausländer verbotene Stadt. Es handelt sich um Madame Alexandra David Neel, die 1911 Frankreich verlassen hat. Madame David Neel! Madame David Neel! Wie konnten Sie die Gefahren einer Reise in das unbekannte Tibet auf sich nehmen? Was hat Sie dazu gebracht, in die verbotene Stadt Lhasa einzudringen? Ganz einfach, junger Mann. Das strenge, unsinnige Verbot, Zentral-Tibet zu betreten. Alexandra David Neel ist eine der größten Abenteurerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre große Leidenschaft war die Erforschung fremder Völker und das Schreiben. In ihrem langen Leben ist sie mehr als 20 Jahre durch Asien gereist. Über ihre Reisen verfasste sie viele Bücher, wodurch die Menschen in Europa von damals noch unbekannten Ländern und Kulturen erfuhren. Ich bin jetzt 101 Jahre alt. Ich wollte niemals alt werden. Gerne wäre ich im Staub des Himalaya auf einem meiner Abenteuer gestorben. Aber das Abenteuer ihres Lebens fängt viel früher an, nämlich ganz am Anfang. Louise Eugénie Alexandrine Marie David wird am 24. Oktober 1868 in Saint-Mandé in der Nähe von Paris geboren. Um 5 Uhr morgens, nach einem stürmischen Gewitter. Ein Zeichen? Sie ist das einzige Kind des Franzosen Louis David und der belgischen Mutter Alexandrine, die streng katholisch ist. Die Ehe der Eltern ist nicht glücklich. Und Alexandra, die von den Eltern Nini genannt wird, fühlt sich schon früh von ihnen unverstanden. Sie ist ein sehr lebendiges, aber recht eigenwilliges Kind. Neben ihrer Vorliebe für Musik besitzt die kleine Alexandra bereits früh eine entschiedene Leidenschaft für die Einsamkeit und das Unbekannte. Während andere kleine Mädchen in ihrem Alter am Rockzipfel ihrer Mütter Schutz suchen und mit Puppen spielen, gibt Alexandra sich ihrer Lieblingsbeschäftigung hin, der Flucht. Ich konnte schon davonlaufen, bevor ich gehen konnte. Mit 2 Jahren verschwindet sie durch das Gartentürchen ihrer Großeltern. Sie will herausfinden, wie weit sie gehen kann. Mit 5 Jahren die erste große Flucht in die Wälder von Vincennes in der Nähe von Paris. Nini! Ihr Instinkt sagt ihr, dass sie von ihren Eltern nicht geliebt wird. Meine Freunde sind die Bäume, das Gras, die Sonnenstrahlen und die Wolken. Einen ganzen Nachmittag dauert die erste Entdeckungsreise, die schließlich von einem Polizisten beendet wird. Er findet die Kleine und bringt sie zurück zu ihren besorgten Eltern. Voller Wut und mit aller Kraft bohrt Nini ihre Fingernägel in die Hand des Polizisten. Hey, au! Denn er bringt sie dorthin, von wo es sie forttreibt. Zurück nach Hause. Aber Nini, weglaufen, im Wald spielen und noch nicht einmal Angst haben. So benimmt sich doch kein Mädchen. dann bin ich ja vielleicht kein Mädchen. Die Erwachsenen nähren sich doch ständig. Bin ich vielleicht ein Junge? 1874 zieht die Familie David von Paris nach Ixelles bei Brüssel in Belgien. Hier wird Alexandra den Großteil ihrer Jugend verbringen. Als kleine sechsjährige Pariserin bin ich voller Misstrauen und Verachtung in diese Stadt gekommen und war wild entschlossen, diesem Hauptstädtchen zu trotzen. Mehrere Jahre lang streckte ich die Waffen nicht. Die Pracht meiner Stadt, Paris, spukte mir im Kopf herum. Brüssel, dachte ich, war klein. Seine Einwohner konnten eigentlich nur wilde sein. Indessen lächelte Brüssel über meine Auflehnung. Es behielt mich 15 Jahre lang und knüpfte listig Bindungen, indem es heimtückisch meine von meinen nordischen Ahnen stammenden Keime kultivierte und eroberte mich auf diese Weise. Liebes altes Brüssel meiner Kindheit. Die Zeit zu Hause bei ihren Eltern hält Alexandra schon bald für eine Verschwendung. Wozu hat man überhaupt Eltern? Man wäre gewiss besser dran ohne sie. In der Bibliothek stößt Alexandra auf die Reiseberichte von Jules Verne 80 Tagen und fängt sofort Feuer. Stundenlang vertieft sie sich in seine Abenteuer, als wären sie ihre eigenen. Seine Helden erfüllten mit ihren Taten meine kindlichen Träume. Phileas Fogg, Passepartout, die Kinder Kapitän Grants, Kapitän Hatteras und andere wurden meine vertrauten Gefährten. Mein Entschluss war gefasst, wie sie, und besser noch, falls möglich, würde ich reisen. ...1875 wird Alexandra in ein Schulinternat in einem calvinistischen Kloster untergebracht. Die religiösen Themen und Rituale begeistern sie. Die Bibel wird zu ihrem Lieblingsbuch. Mit 6 Jahren liest sie jeden Abend einen Vers daraus und schläft nicht ein, ohne darüber meditiert zu haben. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Aber auch das klösterliche Leben hält Alexandra nicht davon ab, weitere Anläufe zu unternehmen, fortzulaufen und zu reisen. 1883, mit 15 Jahren, gelingt es ihr, sich über die Niederlande nach England einzuschiffen. Sie kehrt erst zurück, als der Geldbeutel leer ist. Ja, aber die nächste Flucht war besser geplant. An einem nebligen Morgen nimmt Alexandra einen Zug in die Schweiz. Nur mit einem Regenmantel über dem Arm und Epiktets Handbüchlein der Moral, einem philosophischen Aufsatz im Gepäck, besteigt sie den dampfenden Zug. Das junge Mädchen fällt niemandem auf, denn sie hat sich gut getarnt. Ein großer dunkler Hut mit langem Schleier und ein Ehering am Finger. So hält man aufdringliche männliche Mitreisende vorzüglich auf Abstand. Schnaubend zuckelt der Zug durch die neblige Landschaft. Und schließlich lösen sich die Schwaden auf und geben den Blick frei. Zum ersten Mal in ihrem Leben sieht Alexandra die Berge. Es verschlägt ihr den Atem. Und sie erreicht schließlich die Schweiz. Sie steigt aus und atmet tief durch. Die Luft ist frisch und klar. Es riecht nach Freiheit. Und nichts hält sie jetzt mehr davon ab, den St. Gotthard-Pass zu Fuß zu überqueren, um dann Italien zu entdecken. Wieder ist es eine leere Geldbörse, die der Reise ein Ende setzt. Alexandra hat gerade noch genug Geld, ihren Eltern zu telegrafieren. Es gibt ja noch kein Handy, kein Internet. Noch nicht mal ein Telefon steht zu Hause. Habe kein Geld. Holt mich ab. Alexandra. Es ist Madame David, die Mutter, die sich in den Zug setzt, um ihre rebellische Tochter zurückzuholen. Zwei Dinge werden sich in Alexandra David-Neels Leben bis zu ihrem Tod nicht ändern. Die Begeisterung, mit der sie sich Geboten widersetzt, und eine Vorliebe für lange Umwege. 1886. Alexandra ist 18 und verlässt nun endgültig das Kloster. Die liebe Mama will ihre hübsche Tochter in die Gesellschaft einführen und stellt sie bei Hofe vor. Sie schmiedet vielversprechende Pläne für Nini, ein adretter Ehemann aus gutem Hause zum Beispiel. Ein hübsches Foto. Alexandra gelingt sogar ein eleganter Knicks vor dem belgischen Königspaar. Hübsch ist sie in ihrer weißen Hofrobe und den tiefgründigen Augen. Ein funkelndes Diadem ziert ihr langes, gelocktes Haar. Und die Freier liegen ihr zu Füßen. Aber Alexandra denkt gar nicht daran, zu heiraten. Sie weist alle ab, verlässt den Tanzsaal und flüchtet in den Park. Dort findet sie eine kleine Katze. Zärtlich nimmt sie sie auf den Arm, setzt sich mit ihr unter einen Baum und schläft schließlich ein. Nini? Bis Mama sie findet. Ich denke gar nicht daran, irgendeinen dieser Langweiler zu heiraten. Wer will schon eine heiraten, die die Gesellschaft von Bäumen und Katzen, der des Königs und der Königin vorzieht? Wenn schon, dann heirate ich die Philosophie und die große, weite Welt. Man trifft Alexandra nie ohne ein Buch in der Hand. Sie liebt die griechischen Philosophen, die versuchen, die Welt und die menschliche Existenz zu deuten und zu verstehen. Und das zu einer Zeit, in der es als unschicklich für eine Dame gilt, ein Buch überhaupt in die Hand zu nehmen, geschweige denn einen Roman oder philosophische Texte zu lesen. Die Mutter ist entsetzt. Was soll aus diesem Mädchen nur werden? Sie mit Schlägen zu züchtigen, macht überhaupt keinen Sinn. Es beeindruckt sie nicht einmal. Auch das Bett verschmäht sie seit Monaten. Mademoiselle schläft lieber auf dem Fußboden. Der Geist muss den Körper züchtigen, um sich daraus ein robustes und fügsames Instrument zu machen, geeignet, seinen Absichten zu dienen, ohne schwach zu werden. Sie hat in der Bibliothek die Bücher einiger Asketen gefunden. Seitdem übt sie sich nach deren Regeln im Fasten und kasteit ihren Körper. Doch der Herr Papa hat jetzt andere Sorgen. An der Börse hat er schlecht spekuliert. Und das Vermögen der Davids wird auf ein Minimum dahinschmelzen. Alexandra wird also schon bald keine reiche Erbin mehr sein und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen müssen. Aber im Moment interessieren Alexandra ganz andere Dinge. 1888, da ist sie 20 Jahre alt, geht sie für ein Jahr nach London und kommt zum ersten Mal mit der Theosophie in Berührung. Eine Bewegung, die Philosophie und Religion verbindet und sie eng mit der Begeisterung für alles Orientalische verknüpft. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts sehr in Mode. Der Leitsatz der Theosophen entspricht ganz Alexandras Überzeugungen. Eine universelle Bruderschaft ohne Rücksicht auf Rasse, Geschlecht oder Hautfarbe zu bilden. Das vergleichende Studium von Religionen, Philosophie und Wissenschaften zu fördern, sowie die unerklärten Naturgesetze und die verborgenen Kräfte des Menschen zu erforschen. Die im Menschen schlummernden Kräfte. Überhaupt alles Okkulte, Mystische, Geheimnisvolle interessiert Alexandra. Ihre Übungen des Handlinienlesens, Kristallkugelschauens und Tischerückens, um mit der verstorbenen Maria Stuart zu kommunizieren, sind jedoch ziemlich albern. Das Zusammenleben in der vergeistigten Gemeinde der Theosophen in London gestaltet sich auf die Dauer etwas anstrengend. Denn die Eingeweihten fühlen sich permanent umgeben von Wesen aus anderen Sphären, von Geistern und sogenannten Lehrern von fernen Planeten. Alexandra kehrt nach einem Jahr nach Belgien zurück. Dort verlässt sie 1889 endgültig das Elternhaus und geht zurück in ihr geliebtes Paris. Hier pulsiert das Leben und die Liebe. Ausgehen oder Männer interessieren Alexandra aber nicht. Sie hat Wichtigeres zu tun. Sie braucht jetzt solide Grundlagen. muss Sprachen lernen. Nur so kann man reisen. Und das will sie. An der Sorbonne-Universität und dem Collège de France nimmt sie an Vorlesungen teil, was zu der Zeit eigentlich nur Männer tun. Unzählige Stunden verbringt sie im Museum Guimet und studiert asiatische Kunstgegenstände und alte Schriften. Besonders der Buddhismus, die Religion des fernen, fremden Ostens, übt auf sie eine magische Anziehungskraft aus. Sei dir dein eigenes Licht, sei dir deine eigene Zuflucht, sei dir dein eigenes Licht, sei dir deine eigene... Die junge Mystikerin lebt jetzt in einer schmuddeligen Pariser Wohnung bei einem merkwürdigen Theosophen-Ehepaar ohne Bad und Bettzeug. Sie arbeitet viel, schläft wenig und ernährt sich schlecht. Aber das macht ihr nichts. Ihr Geist steht in Flammen und ist unersättlich. Sie lernt Sanskrit, eine klassische indische Sprache, die chinesische Schriftsprache und vergleichende Religionswissenschaften und nimmt nebenbei noch Gesangsunterricht. 1891. Das Schicksal meint es gut mit ihr. Durch den Tod einer Tante erhält Alexandra eine kleine Erbschaft. Die Eltern schlagen ihr vor, das Geld bei einer Bank anzulegen, um ihrem Leben eine Grundlage zu schaffen. Aber Alexandra zieht es viel mehr nach Indien, als vernünftig zu sein. Was soll sie tun? Sie nimmt sich ein Herz und raucht die erste und einzige Haschisch-Zigarette ihres Lebens. Und dann liegt die Lösung klar auf der Hand. Von Marseille aus schifft sich Alexandra David nach Ceylon ein, dem heutigen Sri Lanka. Ceylon ist schön und interessant. Gewiss aber Indien, das Land der tausend Wunder, wie sie oft sagen wird, liegt zum Greifen nahe. Von Colombo aus geht es also weiter mit dem Schiff nach Indien. Die Überquerung des Golfes von Manna, der Ceylon von Indien trennt, soll eine Nacht dauern. Eine Nacht, die für die junge Entdeckerin zur ersten Bewährungsprobe wird. Kaum ist das Schiff in See gestochen, verdunkelt sich der Horizont und ein furchtbarer Sturm kommt auf. Wind und Regen peitschen über das Meer, hohe Wellen werfen das Schiff wie eine Nussschale hin und her. Neben drei Missionaren, mit denen sie gerade diniert, ist Alexandra die einzige Europäerin an Bord. Sonst tummeln sich nur Einheimische unter Deck. Der Kapitän lässt die Luken schließen. Die Luft ist zum Ersticken. Das Wasser im Laderaum steigt. Fluchtartig verlassen die Missionare den Speiseraum. Alexandra bleibt allein vor einer Tasse Tee zurück. Sie will sich nicht jetzt schon aus der Ruhe bringen lassen. Das Schiff schwankt, dass es einen Limagen aushebt. Ratten, Kakerlaken und Kellerasseln kommen aus den Laderäumen gekrochen und überfallen den Speiseraum. Sie klettern Alexandras Stuhl hinauf. Ich habe im Laufe meines langen Lebens auf meinen vielen Reisen nie mehr einen derart abscheulichen Albtraum erlebt. Aber auch das wildeste Meer beruhigt sich einmal. Und das Schiff erreicht schließlich den Hafen von Tuticorin. Die Ratten kehren in ihre Löcher zurück und die Passagiere stolpern von Bord. Jammernd werfen sich die Einheimischen in den Sand, um den Göttern zu danken. Die Missionare, deren Gesichter immer noch grün sind, wanken von Bord, um Haltung bemüht. Da erscheint eine junge Dame an Deck. Entschlossen spannt sie ihren Sonnenschirm auf und betritt, ohne ihre Mitreisenden eines Blickes zu würdigen, den ersehnten indischen Boden. Sie atmet tief durch, als wollte sie die Schönheit dieses Morgens in sich aufsaugen. Ein fantastischer Strand erstrahlt vor ihr wie ein Kaleidoskop in tausend Farben und breitet sich wie ein bunter Teppich vor ihr aus. Indien! Endlich! 18 Monate reist sie quer durch das Land. Von Nord nach Süd, von Ost nach West und erreicht schließlich die heilige Stadt Benares, das heutige Varanasi. Die Stadt ist dem hindischen Gott Shiva geweiht. Auf den Ghats, den langen Ufertreppen des Ganges, stehen Frauen gekleidet in bunten Saris, 5 bis 6 Meter langen Tüchern, die kunstvoll um den Körper geschlungen werden. Sie nehmen in den braunen Fluten ein heiliges Bad, um sich so von den Sünden zu befreien. Um sie herum versammeln sich Sannyasins und Sadhus, heilige Männer, dünn und mit langen Bärten und Haaren. Doch nur wenige Meter weiter liegen Menschen auf dem Boden, krank und alt. Alle versammeln sich hier, denn hier haben viele ihren Traum erreicht, an den Ufern des großen Flusses, des heiligen Ganges, zu sterben. Denn dadurch glauben sie dem Rat der Wiedergeburt entkommen und somit ihrer Seele den Weg ins Jenseits sichern zu können. Es riecht nach Tod. Die Leichname werden überall verbrannt, ihre Asche in den Ganges gestreut. Alexandras Herz schlägt schneller. So nah sind hier Freude und Leid, Leben und Tod, und alles findet offen auf den Plätzen und Straßen statt. Und es ist wieder das Geld, das die junge Französin nach 18 Monaten zur Rückreise zwingt. Sie verlässt den heiligen Boden nicht ohne den Schwur, zurückzukommen. Zurück in Paris bestreitet die junge Alexandra ihren Lebensunterhalt damit, Artikel in verschiedenen Zeitschriften zu veröffentlichen. Doch das Schreiben macht sie nicht satt. Da stürzt sie sich ins nächste Abenteuer, die Musik. Alexandra wird Sängerin, Sopranistin und hofft, damit ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Die magische Kunst, die göttliche Kunst. Ich verschlang die Partituren und begeisterte mich an ihnen wie an lebendigen Romanen, deren Helden ich in harmonischen Sätzen reden hörte. Doch ihre Auftritte sind schlecht bezahlt. Aber 1895 nimmt sie ein Engagement als erste Sängerin der Komischen Oper an. Nicht um die Ecke, sondern im weit entfernten Indochina, in Hanoi. Wieder reisen. Aus Alexandra David wird Alexandra Myrial. Das klingt geheimnisvoll, künstlerisch. Und sie hat Erfolg. Hanoi, Haiphong, Saigon, Tonkin. Die Häuser, in denen Alexandra Myrial glänzt, sind ausverkauft. Das Publikum begeistert. Musik, Geld, Erfolg, Reisen. Der Star von Hanoi könnte sich glücklich schätzen. Wir zogen von Stadt zu Stadt. Viel mehr als das grelle Scheinwerferlicht der Konzerthäuser bekam ich nicht zu sehen. Statt der menschenüberfüllten Städte drängte es mich in die Stille der Wüste. In all den Bravos sehnte ich mich heimlich nach dem Ruf der Mönche zur Meditation. Die Mönche in ihren rotbraunen Kutten, die dort irgendwo in dem Land leben mussten, von dem ich schon so viel gehört und gelesen hatte und auf dessen schneebedeckten Gipfeln die Götter thronten. Tibet. Doch das Land ist für Ausländer unerreichbar. Kein Fremder darf die Grenzen passieren. Tibet muss ein Traum bleiben. Zunächst. 5 Jahre dauert die Opernkarriere von Alexandra Myrial, bis sie diese nach dem Tingeln durch französische Provinzen an den Nagel hängt. Sie ist jetzt nicht mehr ganz so jung und lässt sich mit Mitte 30 auf ein neues Abenteuer ein, die Liebe. Und die entdeckt sie in Nordafrika. In Tunis lernt sie Philippe Néel kennen, einen wohlhabenden Eisenbahningenieur und bekannten Frauenheld. Mit seinem dunklen, frech gewachsenen Schnurrbart, den blauen Augen und wilden Locken ist er der perfekte Verführer. Und er versteht es, der 33-jährigen Alexandra den Hof zu machen. Sie weiß nur zu gut, dass er ein Wolf im Schafspelz ist. Doch, er war ein homme de plaisir. Er hatte Stil. Und das gefiel mir. Der 4. August 1904. Es ist ein besonders heißer Augusttag, als die Feministin, Journalistin und ehemalige Operndiva Alexandra David und der liebe Mann Philippe Néel auf dem französischen Konsulat in Tunis heiraten. Während der Zeremonie steht das Brautpaar so weit voneinander entfernt, dass der Standesbeamte sie bitten muss, näher zueinander zu treten. Gäste oder gar eine Feier gibt es nicht. Nur 2 Trauzeugen, die der Eheschließung, zugegeben etwas irritiert, beiwohnen. Er weiß nicht, was er tut. Ja, aber er ist mutig. Aus Alexandra David wird Alexandra David Neel, der Name, mit dem sie weltberühmt werden wird. Es wird sehr schnell klar, dass die Heirat ein Fehler war. Kaum eine Woche nach der Hochzeit verlässt Alexandra ihren frisch gebackenen Ehemann. 17. September 1904. Ich habe es dir ja gleich gesagt. Ich bin nicht hübsch, bin nicht fröhlich, bin dir keine Frau. Und es ist nicht vergnüglich an meiner Seite. Warum warst du nur so beharrlich, so starrköpfig? Die beiden bleiben verheiratet, wenn auch nur auf dem Papier. Sie werden nie zusammenleben. Alexandra wird ihrem Ehemann unzählige Briefe von ihren Reisen schreiben und Philipp bleibt ihr stets ein treuer Freund und Berater. Er wird ihr helfen, ihre Berichte zu veröffentlichen und nicht zuletzt ihre Reisen finanzieren. 1911 muss Philipp wohl endgültig einsehen, dass seine Gattin, was ihre Auffassung weiblicher Unabhängigkeit betrifft, ihrer Zeit weit voraus ist. Sie wird niemals die Frau an seiner Seite sein. 9. August 1911. Ein prächtiges Schiff legt ab vom Hafen von Bizerte. Eine winzige, leuchtende Gestalt steht an der Reling und winkt ein letztes Mal ihrem Gatten zu. Mit einem Forschungsauftrag in der Tasche geht es nun endlich nach Indien. Dann will Alexandra weiter nach Nepal und Sikkim in den Himalaya. In 18 Monaten will sie wieder zurück sein. So hat sie es Philipp versprochen. Aus den 18 Monaten werden 14 Jahre. Aber das weiß und kümmert Alexandra David Neel im Moment nicht. Sie kann reisen, forschen und entdecken. Und das allein ist wichtig. Ob in den prunkvollen Palästen der Maharajas von Nepal und Sikkim oder umgeben von halbnackten Sadhus in dunklen Hindu-Tempeln, Alexandra findet überall geheimnisvolle, merkwürdige Dinge und Begebenheiten, die sie erforschen kann. Und die Menschen zeigen sich ihr offen und freundlich. Es scheint, als ob ein guter Geist vor mir herging, um mir alle Türen zu öffnen und alle Dinge zu vereinfachen. Und so sieht sie eines Tages endlich nach so langer Zeit des Sehnens mit ihren eigenen Augen die dunkel bewaldeten Hänge und das Leuchten der schneebedeckten Gipfel des Himalaya. Eine Karawane kreuzt ihren Weg. Und als diese näher kommt, erkennt sie eine ganz besondere Person und kann es kaum glauben. Der Dalai Lama. Der 13. Dalai Lama Thubten Gatso. Er ist der geistige Führer, der Gottkönig der Tibeter. Mit seinem Gefolge aus Dienern, ehrwürdigen Mönchen und hohen Priestern, den Lamas, ist er auf dem Rückweg aus seinem indischen Exil zurück nach Lhasa, der heiligen Stadt, dem religiösen Zentrum Tibets hoch oben im Himalaya. Tibet war Jahre zuvor aus Angst vor einer Vereinnahmung des Landes durch Russland von Britannien unter ihr Protektorat und danach unter chinesische Herrschaft geraten. Das Ende des Kaisertums in China war dann auch das Ende der Herrschaft über Tibet. Die chinesische Garnison wird im Jahr 1912 aus Tibet vertrieben. Nun kehrt der Dalai Lama zurück. Was er nicht ahnt, die Briten werden die Vormundschaft über Tibet bis 1945, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, nicht aufgeben. Die Mönche und Priester tragen auf ihrer Reise zurück nach Lhasa Gewänder aus gelbem, glänzendem Satin. Darunter dunkelrote Umhänge mit goldenem Brokat. Die Füße in ihren einfachen Sandalen sind staubig, ihr Weg noch weit. Unablässig und mit großer Geduld gehen sie einen Schritt nach dem anderen, als gäbe es kein Ziel und keine Zeit. Sie drehen ihre Gebetsmühlen mit großer Gelassenheit. Malas, Gebetsketten, die aus 108 Perlen bestehen, gleiten durch ihre Hände und dabei murmeln sie unablässig Mantren, heilige Sätze, wie Gebete vor sich hin. Alexandra spricht mit dem Dalai Lama. Seine höfliche Gelassenheit beeindruckt die kleine, resolute Französin zutiefst. In einem ihrer Briefe beschreibt sie ihrem Mann später, dass sich seine Heiligkeit, der 13. Dalai Lama, tief beeindruckt gezeigt habe von ihr und ihrem Wissen über den tibetischen Buddhismus und die Kultur Tibets. Beim Abschied soll er ihr hinterhergerufen haben: Lernen Sie Tibetisch! Ich war fasziniert von Tibet, weil es eine Region ist, an die man so schwer rankommt, die so ganz anders liegt, nämlich so hoch mit Bergen. Ich selber komme vom Meer und dann auf einer Reise wollte ich da unbedingt mal hin. Juli 2010. Ein kleines indisches Restaurant im Herzen von Hamburg. Hier lebt der deutsche Reisejournalist Andreas Hilmer. Aber die meiste Zeit reist er durch die Welt und schreibt darüber Artikel für Fachzeitschriften und Beiträge fürs Fernsehen. Eines seiner Spezialgebiete ist Tibet. Er ist schon oft dorthin gereist. Mich hat es dann fasziniert, so hoch, so weit weg, so schwer erreichbar eine Region zu finden, wo so vom Kern her ihres Wesens gute Menschen leben. Das hat mich so fasziniert, dass ich da erstens immer wieder hingefahren bin und zweitens mich engagiert habe, wo ich nur kann, für diese Menschen. Andreas Hilmer ist dem heutigen, dem 14. Dalai Lama, schon mehrmals begegnet. Sie sind sozusagen alte Bekannte. Das ist auch ein Foto, das ist noch nie veröffentlicht. Da hat der Dalai Lama der Polizei die Mütze geklaut und hatte sich so aufgesetzt. Das war auch ganz typisch Dalai Lama. Vor 20 Jahren lernte er seine Heiligkeit, den Dalai Lama, kennen. Seitdem trifft er ihn immer wieder an allen möglichen Orten in der Welt, interviewt ihn und begleitet ihn auch privat wochenlang auf seinen Reisen. Aber was ist der Dalai Lama genau? Gott, König oder einfach nur Mensch? Das ist schon, ein sehr außergewöhnlicher Mensch, weil er halt in sich selbst sehr viel von den Dingen vereinigt, an die wir alle glauben, unabhängig von Religion. Und dann, wenn man ihn halt so kennenlernt, ich finde, der Dalai Lama hat irgendwie die Fähigkeit, in einem Menschen, dem er begegnet, das zu erkennen, was man selbst noch nicht erkannt hat, und das herauszuholen. Also er ist kein König, er hat auch keine Macht, die man auf dem Papier so nachlesen oder nacharbeiten würde, sondern er ist eher jemand, an den alle glauben. Also alle Tibeter, wenn es hart auf hart kommt, ist er der, der zum Beispiel zu allen Tibetern sagen kann, hört auf mit der Gewalt, dann hören die auf. Alexandra David-Neel hat den 13. Dalai Lama getroffen. Er starb 1933 mit 58 Jahren. 1935 wurde der 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso geboren. Er gilt als Reinkarnation, die Wiedergeburt des vorherigen Dalai Lamas. Ja, der Dalai Lama hat mir persönlich oft erzählt, das Dalai Lama sein ist eine Aufgabe. Das ist nicht irgendwie, ich bin der Größte oder der Chef, sondern es ist eine Aufgabe, die ich in diesem Leben zu erfüllen habe. Und natürlich, wenn ihm das Leben zu Ende geht, gebe ich diese Aufgabe an meinen Nachfolger weiter. Und das mache ich so bewusst, weil ich ja so an diese Aufgabe glaube, dass ich eben mein Bewusstsein ganz selbstständig in eine andere Person weitergeben kann. Jetzt ist nur das Problem der lebenden Menschen zu finden, wer ist das denn? Und da gibt es dann eben diese Rituale, wo nach dem Ableben eines Tulkus, eines Dalai Lama, eines hohen Wesens, der nun also sehr viel Wissenschaft, sehr viel Weisheit angesammelt hat, wo man losgeht und sagt, wo ist denn eigentlich seine, nicht Seele, die gibt es im Buddhismus ja nicht, aber wo ist denn sein Bewusstseinskern in einem anderen Menschen? Und dann gehen die eben durch Seen und gucken sich da nun an, wie sich das Wasser kräuselt und so. Alles so Dinge, an die wir glauben mögen oder nicht, aber das spielt da eine Rolle. Und finden dann aber auch Zettel, wo drauf steht, gehe in das Tal der Kuh. Und dann gibt es tatsächlich ein Tal, wo die nach einer Kuh benannt ist oder so. Und irgendwann finden sie in einer Höhle halt oder in einem Zelt einen Jungen, der tatsächlich 2 Jahre oder ein Jahr nach dem Ableben eines hohen Lamas geboren worden ist. Und dann legen sie dem bestimmte Sachen hin und wenn er dann die Seinen auswählt und nicht die glitzerigen Neuen oder wenn er die Namen weiß von den alten Männern, ohne die je gesehen zu haben, dann ist das nach Glauben der buddhistischen Tibeter ein Beweis dafür, dass eine Wiedergeburt gefunden worden ist. Und daran glauben die noch heute. Auch der 14. Dalai Lama musste wie sein Vorgänger fliehen. 1950 marschierten chinesische Truppen in das Land ein. 1959 zwangen ihn Angriffe der chinesischen Armee ins indische Exil, wo er noch heute lebt. In das Land Tibet, dessen religiöser Führer er immer noch ist, kann er nicht mehr zurück. Wie geht der Dalai Lama damit um? In der jetzigen Zeit leben wir nun wirklich mit dem friedlichsten Dalai Lama, den die Neuzeit kennt. der auch glaubwürdig, der hat ja noch nie irgendwas Böses gemacht. Und dann aber gleichzeitig mit den gewaltbereitesten Chinesen, die wirklich alles kurz und klein hauen würden, um ihre Macht zu festigen. Und das harmoniert nicht. Und deshalb ist die tibetische Kultur so gefährdet, weil mehr entgegenkommen als der Dalai Lama kann man den Chinesen nicht. Er will ja schon fast nichts mehr. Er wird ja schon dafür kritisiert, dass er sein Land nicht zurück will, sondern mit den Chinesen Seite an Seite leben. Und dass die Chinesen nicht verstehen, dass dieser Dalai Lama so friedlich ist wie noch nie und ihn mit einbeziehen, ist eigentlich ihr großer Fehler. Denn wenn dieser Dalai Lama mal stirbt, Reinkarnation hin oder her, dann wird es ein Problem geben, weil dann keiner mehr ist, der die moralische Stimme erhebt und sagt, keine Gewalt. Wie ist es, einer so bedeutenden Persönlichkeit wie dem Dalai Lama zu begegnen? Muss man bestimmte Regeln befolgen, sich vor ihm verneigen? Ihm so ganz nahe zu kommen, dazu wollen das natürlich zu viele Menschen. Das ist sehr, sehr schwer. Ich habe das Glück, das immer wieder mal zu dürfen. Aber man ist dann auch trotzdem ganz schön nervös, auch wenn er schon so oft getroffen hat, weil er ja doch eine sehr hochstehende Persönlichkeit ist. Aber er durchbricht das immer sofort, indem er sofort auf die Schulter klopft und ist sehr touchy, also sehr fest an sehr viel an und haut einem aufs Knie und lacht sich schlapp. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass er zwar so wie der Papst vielleicht so der höchste bekannte Buddhist ist, aber man muss sich dem eigentlich so nähern, wie man das gerade will. Also ich würde ihn jetzt nicht gerade küssen, weil das ist eigentlich unschicklich bei Mönchen. Aber sonst dem in die Arme fallen, das haben schon Kinder oft gemacht. Oder man kann ihm ganz normal die Hand geben, obwohl er eigentlich immer eher so die Hände zusammenlegt, wie man beten würde. Aber er findet eigentlich immer am besten, wenn Menschen völlig ehrlich sind. Und er bricht auch manchmal Gespräche oder Interviews vorsichtig ab, wenn er merkt, das ist unaufrichtig, was ihm da entgegenkommt. Und die normalsten Fragen sind ihm eigentlich die liebsten. Kein Mensch würde sich je trauen, den Dalai Lama zu fragen, ob er schon mal verliebt war. Und dennoch hat das mal jemand gemacht. Ich habe mich auch nicht getraut, aber ich war dabei. Und da hat der Dalai Lama ganz süße Sachen gesagt. Liebe, ja, ich würde gerne mal wissen, was das ist, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, aber dann höre ich immer, dass ihr euch da mal in Europa so verliebt und dann wieder doch nicht und dann wieder doch. Und das ist so ein Hin und Her, da ist doch Mönch viel, viel entspannter. Autogramme geben. Der Dalai Lama gibt seit 2 Jahren plötzlich Autogramme. Er hat gesagt, er hat das Konzept nie verstanden, warum man eine Unterschrift machen muss. Aber er hat immer gesehen, wie glücklich die Leute gucken, wenn er das macht. Deshalb macht er das. Bis heute weiß man nicht genau, ob Alexandra David-Neel dem 13. Dalai Lama, also dem Vorgänger des heutigen Dalai Lama, wirklich so begegnet ist, wie sie es in ihren Büchern beschrieben hat. Oder ob das Treffen nur in ihrer Fantasie stattgefunden hat. Sicher aber ist, dass sie eine ausgezeichnete Schriftstellerin war und viele aufregende, abenteuerliche Bücher über ihre Reisen geschrieben hat. Ihr Wissen über Asien ist einzigartig. Die Forschung über ferne Länder und den Buddhismus ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts meist sehr theoretisch. Kaum jemand reist in die unzugänglichen Gebiete Asiens und kommt zurück. Alexandra David-Neel legt in den 14 Jahren ihrer Reise tausende von Meilen durch den fernen Osten und Zentralasien zurück, viele davon zu Fuß. Während dieser Reisen perfektioniert sie ihr Sanskrit, die sehr alte indische Sprache, und ganz besonders ihr Tibetisch, wie es ihr der 13. Dalai Lama empfohlen hat. Sprachkenntnisse sind unumgänglich, um sich mit den Menschen in der Fremde auszutauschen. Dadurch erst kann sich Alexandra mit den größten Gurus und Denkern ihrer Zeit unterhalten. Die kaum 1,60 Meter große Französin mit ihrer unerschöpflichen Energie und Neugierde besucht nicht nur die Menschen, sondern sie lebt mit ihnen und beobachtet ihren Alltag, hört ganz genau hin und schreibt alles in ihr Notizbuch. Unzählige Notizbücher füllt sie mit volkstümlichen Legenden und Beschreibungen religiöser Mythen und Rituale. Ab und zu schickt sie etwas davon zu Philipp, der für die Veröffentlichung in Frankreich sorgt. »1912 erreicht Alexandra David-Neel einen winzigen Staat im Himalaya, Sikkim. Er liegt zwischen Nepal und China und gehört heute zu Indien. Dort lernt sie Tulku Sitkyon, den Kronprinzen, kennen. Sie werden bald gute Freunde und Alexandra erhält eine Einladung von ihm nach Gangtok, der Hauptstadt von Sikkim. Hier stellt der Prinz ihr seine gesamte Bibliothek zur Verfügung. Sie ist berühmt für ihre unschätzbar wertvollen geheimen tibetischen Schriften. Und Alexandra fühlt sich wie im Paradies. Sie darf nun nach Herzenslust lesen und studieren. Schritt für Schritt konnte ich den Schleier lüften, der das wirkliche Tibet und seine religiöse Welt verbirgt. Paris, Europa, ihr Ehemann Philippe, ihre Vergangenheit verblasst allmählich hinter den leuchtenden Geheimnissen Tibets. Alexandra David-Neel lernt, reist durch das Land, besucht tibetische Klöster und nimmt an religiösen Ritualen und Zeremonien teil, an denen wohl kaum eine weiße Frau vor ihr teilgenommen haben dürfte. Am tibetischen Neujahrsfest 1914 überreicht ihr Freund Tulku Sitkeyong zusammen mit anderen Lamas das prächtige Gewand einer Lamina, eines weiblichen Lamas. Eine große Ehrung für Alexandra. Stolz lässt sie ein Foto von sich machen in ihrem neuen Gewand aus dunkelrotem Filztuch. Es hat einen tiefblauen Kragen und wird von einem hübschen gelben Gürtel zusammengehalten. Ihr Kopf steckt unter einer goldgelben Mütze mit roten Tressen. Alexandra will jetzt über die sikkimesisch-tibetische Grenze hinaus weiter nach Norden reisen. Aber das kann sie natürlich nicht alleine. Straßen oder Landkarten gibt es kaum. Sie braucht jemanden, der das Land und die Umgebung kennt. Ich will reisen. Apur Yongden, ein 15-jähriger Junge aus Sikkim, wird ihr als Begleiter vorgeschlagen. Der Junge erscheint Alexandra ganz passabel, ehrlich und aufgeweckt. Und sie akzeptiert ihn für ihren ersten Abstecher nach Tibet. Eine kürzere Wanderung, bei der Alexandra die Gelegenheit bekommt, die gewaltige Landschaft des tibetischen Hochlandes zu bestaunen. Yongden wird bald weiter und länger mit der kleinen, aber strengen Französin reisen, als er je geträumt hat. Er wird einiges einstecken müssen, aber ihr in allen Abenteuern treu zur Seite stehen. Sie haben eine gemeinsame Vorliebe, Champa, geröstete Gerste, die meistens in einer Schale mit Tee vermischt und mit den Fingern geknetet und gegessen wird. Es ist die Hauptnahrung der Tibeter. Yongdens Lieblingsgericht ist Champa mit Butter, Käse und Zucker. Alexandra mag es lieber mit Sahne. Herbst 1914. In Europa hat die Hölle des Ersten Weltkrieges begonnen. Alexandra zieht es in die bedingungslose Einsamkeit. Auf 3500 Meter Höhe, ungefähr 30 Kilometer südlich der Grenze zwischen Sikkim und Tibet, besucht sie den Gömmtchen von Lachen, einen Einsiedler, der doch zurückgezogen in einer Höhle lebt. Auf Alexandras Bitten hin wird sie seine Schülerin und bekommt eine Klause in seiner Nähe, in die sie sich für viele Monate zurückzieht, meditiert und lernt. Ganz allein und abgeschnitten von der Welt. Die Meditation zu beherrschen bedeutet, durch Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen den Geist zu beruhigen und zu sammeln und so zu einer inneren Ruhe zu kommen. Die Meditation ist ein wichtiger Bestandteil vieler Religionen. Ziel ist es, alles Planen, Bewerten und bewusste Denken hinter sich zu lassen, so zu einer tiefen Entspannung und gleichzeitig zu einem klaren Gewahrsein zu kommen. Alexandra David-Neel genießt diese Klarheit. Ich fühle mich gut. Ausgezeichnet sogar. Glücklich. Ich fühle, dass dieses einsame Leben einen von allem befreit, was man Güter und Freuden dieser Welt nennt. Dass es das wunderbarste Leben ist, das es überhaupt geben kann. Irgendwann kommt der Winter. Um auf einer Höhe von 4.000 bis 5.000 Meter nicht zu erfrieren, haben die tibetischen Einsiedler schon vor langer Zeit spezielle Techniken entwickelt, um eine Art innerer Glut zu entfachen, die sie warm hält. Sie nennen das Tumureskyang. Selbstverständlich will die mittlerweile 46-jährige Alexandra diese schwierige Technik von ihrem Meister lernen. Ich weiß nicht, ob der ehrwürdige Lama, dem ich mit meinen Bitten zusetzte, meinem Drängen nur nachgab, weil er sich so meiner endgültig zu entledigen hoffte. Er forderte mich auf, mich an einen einsamen Ort zu begeben, in einem eiskalten Fluss zu baden und dann, unbekleidet und ohne mich abzutrocknen, die Nacht unbeweglich meditierend zu verbringen. Es war zu Beginn des Winters, ungefähr auf 3000 Meter Höhe. Ich war unsäglich stolz, mir dabei keine Erkältung geholt zu haben. Alexandra muss wohl 3 Winter dort oben verbracht haben. Dann verlässt sie die Einsiedelei. Es gelingt ihr ein zweites Mal, die Grenze zu Tibet zu überqueren. Diesmal kommt sie mit Yongden bis Shigatse, der größten Stadt in Südtibet. Sie macht im Kloster Tashilunpo, seiner Heiligkeit, dem Panchen Lama, ihre Aufwartung und führt mit ihm einige höchst erfreuliche Gespräche, wie sie es nennt. Als Charles Bell, der Vertreter der britischen Regierung, davon erfährt, schickt er ihr durch einen Boten die Ausweisung aus Tibet. Sie folgt zwar Bells Anordnung, das Land zu verlassen, jedoch nicht ohne einen empörten Brief an Bell im Gepäck. Mit welcher Berechtigung errichten die Briten Schranken um ein Land, das ihnen von Rechts wegen nicht gehört? Falls der Himmel dem Herrn untersteht, so ist die Erde das Erbe der Menschen und jeder ehrliche Reisende hat das Recht, nach Belieben über diesen seinen Erdball zu wandeln. 1916. In Europa tobt der Weltkrieg weiter. Dorthin können Alexandra und Yongden auf keinen Fall zurück. So reisen sie zuerst nach Indien und dann nach Japan. Japan war schlichtweg eine Enttäuschung. Zu regnerisch. Und viel zu überfüllt. Dann geht es weiter nach Korea und China. Aber wo immer sie auch ist, die tiefe Sehnsucht nach Tibet lässt Alexandra nicht los. Und dann fasst sie einen Entschluss. Nun ist die Reise beschlossene Sache. Ich werde ganz China durchqueren, um die nordwestlichen Grenzgebiete zu tibetischem Territorium zu erreichen. Und dafür schließen sich Alexandra und Yongden einer Karawane an. Denn es ist der beste Schutz auf den unsicheren Straßen Chinas, wo es vor Überfällen nur so wimmelt. Es herrscht Bürgerkrieg in China. Die Reise geht quer durch das Land, über die Wüste Gobi bis in die Mongolei. Die öffentliche Ordnung ist in den Kriegswirren zusammengebrochen. Oft sind sie gezwungen, Umwege zu machen. Manchmal geraten sie in Schießereien und entkommen nur im letzten Moment. Juli 1918. Endlich treffen die erschöpften Reisenden nach mehr als 2500 Kilometern den Schrecken des Krieges, grausamen Plünderungen und Hinrichtungen, die sie miterleben mussten, in dem Klosterdorf Kumbum in der Provinz Amdo ein. Die Behausungen der Mönche empfangen sie in einem stillen Frieden. Wie aus dem Fels gemeißelt, schieben sie sich Schwalbennestern gleich an den steilen Felshängen übereinander. Die Stille im Tempeldorf von Kumbum ist eine Wohltat nach so vielen Wochen inmitten von Lärm. In den Tempeln wohnen an die 3800 Lamas. Doch eine vollkommene Stille umhüllt die vielen Gebäude, die sich terrassenartig an den Hängen der 2 Berge hinaufziehen, welche ein enges Tal umschließen. Kumbum gilt als Niemandsland zwischen China und Tibet. Für Alexandra David-Neel ist es wieder mal ein Paradies von gesammeltem tibetischem Wissen. Die riesige Bibliothek stellen die Mönche ihr zur freien Verfügung. Experten zu allen Aspekten des tibetischen Buddhismus sind ihre Nachbarn und beantworten ihr geduldig alle Fragen. Sie besucht Lehrveranstaltungen für Philosophie, Metaphysik, Magie und hört von übersinnlichen Phänomenen wie Lung Gom, die Kunst in Trance, wie ein Märchenriese in 7-Meilen-Stiefeln mit unglaublicher Geschwindigkeit weite Entfernungen zurückzulegen. Es war am späten Nachmittag, als wir langsam eine weite Hochebene entlang trabten. Plötzlich sah ich, ein wenig links von uns, noch sehr weit entfernt, ein winziges schwarzes Fleckchen, in dem ich mit Hilfe meines Fernglases einen Menschen erkannte. Das überraschte mich, denn Begegnungen sind hier eine Seltenheit. Je länger ich ihn durch mein Fernglas beobachtete, desto mehr fiel mir sein sonderbarer Gang auf und dass er ungewöhnlich rasch vorwärts kam. Er war nun nicht mehr weit von uns entfernt. Ich konnte deutlich sein unbewegliches Gesicht und seine weit aufgerissenen Augen unterscheiden, mit denen er fest auf irgendeinen hoch in der leeren Luft befindlichen Punkt zu blicken schien. Der Lama lief nicht. Er hob sich scheinbar bei jedem Schritt von der Erde und flog wie eine elastische Kugel sprungweise in die Höhe. Meine Diener waren abgestiegen und warfen sich, das Gesicht zur Erde gewendet, platt auf den Boden, als der Lama an uns vorbeikam. »Ehrwürdige Dame, Sie werden doch den Lama weder anhalten noch anreden, nicht wahr? Das wäre nämlich sein sicherer Tod. Diese Lamas dürfen, wenn sie reisen, keinen Augenblick ihre Betrachtung unterbrechen. Der Gott, den sie im Inneren tragen, entweicht, sobald sie mit der Wiederholung der Zauberformel aussetzen. Und wenn er sie zur unrechten Zeit verlässt, schüttelt er sie so heftig, dass sie davon sterben.« Der Lama aber setzte seinen Weg fort, anscheinend ganz ohne uns zu bemerken. Wir zogen so etwa 3 Kilometer weit hinter ihm her. Dann verließ der Lungompa den Pfad, kletterte an einem steilen Abhang empor und verschwand in den Falten der die Ebene einrahmenden Gebirgskette. All das wird ihr wohl niemand zu Hause in Europa glauben. Aber hier, auf dem Dach der Welt, verschwimmt die Grenze zwischen Wunder und Wirklichkeit. Tibeter glauben nicht an Wunder. Dinge, die uns unglaubwürdig erscheinen, sind für sie einfach das Werk natürlicher Kräfte. Ich habe selbst auch einige Wunder versucht. Kleinere. Mit gesundem Menschenverstand, versteht sich. Mit etwas Scharfsinn und einer Portion Glück kann man bei den Leuten schon mal einfache Prophezeiungen machen. Oder man haucht jemandem auf den Rücken, um ihn vom Rheumatismus zu befreien. Als Alexandra eines Tages von einem Ausflug zu den Nonnen des Klosters Namzong, der Festung des Himmels, zurückkehrt, ist etwas anders. Sie scheint etwas vorzuhaben, einen Plan. Eine neue Reise? In einem Brief stellt sie ihrem Gatten eine Liste mit sehr merkwürdigen Anschaffungen zusammen, die er ihr besorgen und schicken möge. 6 Paar Wollstrümpfe, 6 Paar Baumwollstrümpfe, 8 Knäuel Stopfgarn, eine Strickweste, ein Buch über praktische Heilkunde und eine Anleitung für Zauberkunststücke. Zauberkunststücke? Wozu das denn? In diesem abstrusen Land kann einem dies das Leben retten und vor dem Ausgeraubtwerden durch die Horden von Wegelagerern bewahren. Ihrem Mann Philipp macht sie immer wieder verhüllte Andeutungen von ihrem abenteuerlichen Vorhaben. Sinnlos, sie umzustimmen, weiß Philipp. Und es ist ihm jetzt klar, welche Grenze zu welchem Land die waghalsige Gattin verbotenerweise zu überqueren gedenkt. Wie viele Reisende waren nicht schon auf dem Weg nach Lhasa einfach verloren gegangen? Mir sollte das nicht passieren. Das hatte ich mir geschworen. Und nun wollte ich zeigen, was eine Frau vermag. Alexandra David-Neel hatte sich also in den Kopf gesetzt, als erste weiße Frau über die Grenze Tibets und in die verbotene Stadt Lhasa vorzudringen. Ausländern ist es seit 1792 verboten, die Stadt der Götter zu betreten. So darf denn in den Briefen an ihren Gatten auf keinen Fall das Wort Tibet erwähnt werden. Wer weiß, wer den Brief in die Finger bekommt. Alexandra erfindet sogar einen Code, eine Art Geheimsprache für die geplante Expedition. Philipp warnt seine Gattin, von ihrem Vorhaben abzusehen. Es sei viel zu gefährlich. Aber auch die Tatsache, dass er ihr kein Geld für die geplante Reise schickt, ändert nichts an ihrem Vorhaben. Im Gegenteil, jetzt erst recht. Weg, weg mit allem Besitz. Das ist alles überflüssig. Yongden, der sich als sehr geschäftstüchtig erweist, hilft Alexandra David-Neel, ihren ganzen Besitz zu verkaufen. Ihre schönen Kleider, Stoffe, Handschuhe, Schleier, Tischdecken, Handtücher, sogar ihre arabische Gürtelschnalle mit den hübschen Ornamenten und die geliebte kleine Silberdose, ein Geschenk von Philipp, gibt sie fort. Wir haben jetzt mehr als 1000 Francs. C'est magnifique! Die Reise kann losgehen! Am 5. Februar 1921 ist es dann soweit. Alexandra und Yongden verlassen Kumbum und reisen mit einer Karawane von 7 Maultieren, einigen Yaks, Dienern und Gepäck ab. Alexandra trägt ihre Lama-Uniform. Das verschafft ihr bei den Einheimischen großes Ansehen. Sie halten sie für eine Karoma, eine Art magische Fee. Diesmal strahlte die helle chinesische Herbstsonne von einem tiefblauen Himmel herab und die grün bewaldeten Hügel schienen uns zuzuwinken, als versprächen sie uns nur glückliche Tage und eine Reise wie ein Spaziergang. Mit unseren beiden Kulis, die ein kleines Zelt und Vorräte an Nahrungsmitteln trugen, sahen wir nicht anders aus, als ob wir einen Ausflug von höchstens 1 bis 2 Wochen vorhätten. Und das war es auch, was wir den guten Leutchen erzählt hatten, nämlich, dass wir einen botanischen Streifzug durch die benachbarten Berge unternehmen wollten. Was niemand außer ihr und Yongden weiß, ist, dass sie in Wahrheit auf dem Weg nach Tibet sind. Sie werden dafür wieder einen Umweg machen über China. Und er wird sie 3 Jahre kosten. Macht nichts. Niemand ist diesen Weg so gegangen, wie ich ihn gehen will. Außerdem werden wir so ein Zusammentreffen mit den britischen Regierungsbeamten vermeiden. Von dort erwarten Sie sicher keine Ausländer. Alexandra hat gründlich geforscht und verglichen. Dann hat sie selbst eine Landkarte von Tibet gezeichnet und in ihrem Stiefel versteckt. Nach dieser will sie sich auf ihrer Reise nach Lhasa richten. Von Kumbum aus geht es erst einmal südwärts durch die westchinesische Provinz Sichuan. Dann um den Nordzipfel Birmas herum, über die Flüsse Mekong und Saluen und danach in westlicher Richtung endlich nach Lhasa. Ihr Weg führt über 6000 Meter hohe Pässe, tiefe Täler, stürmische Gletscher. Sie begegnen skrupellosen Räuberbanden, denen sie als Reisende zu Fuß oder auf dem Pferd hilflos ausgeliefert sind. Alexandra und Yongden irren von Wüste zu Wüste, Graswüsten, Schneewüsten, Sandwüsten. Sie leiden unter Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Fieber und Krankheiten. Und immer Geldsorgen. Wie soll man in diesen gottverlassenen, unzivilisierten Gegenden, wo man noch nie etwas von Post oder Banken gehört hat, zu Geld kommen? Auch hat jede Provinz, durch die sie kommen, ihre eigene Währung. Die Reise hält immer wieder neue Rückschläge bereit. Es gab noch so vieles, was ich lernen musste. Und wie sehr musste ich mich geistig verändern, um mich in meinem Innersten in jene zu verwandeln, die ich später mit großer Genugtuung verkörpern sollte. Eine Landstreicherin in Tibet. Alexandra hat sich nach und nach von ihren Dienern getrennt und ein Maultier nach dem anderen verkauft. Sie ist jetzt 55 Jahre alt, ihr Gesicht von Sonne und Wind gegerbt und mit ihrer Gesundheit steht es auch nicht zum Besten. Ihr Pilgerweg ist 1700 Kilometer lang und führt sie durch einige der gewaltigsten Landschaften der Erde. Und diesen Weg wird sie jetzt mit dem mittlerweile 24-jährigen Yongden allein und zu Fuß als tibetische Bettelpilger gehen. Man ist immer hoch, also auf über 4000 Meter, und immer glasklarer blauer Himmel. Überall ziehen sozusagen diese Menschen umher, die sehr gläubig sind und Gebetsmühlen immer bei sich haben. Das sieht man eigentlich überall, egal ob man 1000 Kilometer in die eine Richtung oder 1000 Kilometer in die andere Richtung fährt. Die Tibeter sind ja tibetische Buddhisten, also sehr gläubige Menschen. Und mit jeder Umdrehung ihrer Gebetsmühle, die sie immer bei sich haben, wird ja jedes Gebet, was da drin ist, in diesen kleinen Gebetsmühlen einmal ausgesprochen. Und das ist ja, wenn man so will, eine sehr spirituelle Handlung, aber auch gleichzeitig eine Alltagshandlung, weil da können schon Menschen zusammenstehen und was trinken und dabei einfach immer ihre Gebetsmühle drehen. Denn das gehört zum Alltag einfach dazu, dass man die ganze Zeit praktisch weiterhin die Gebete spielt, so wie man ja auch Gebetsmühlen in einen Fluss stellt. Und der Fluss bewegt die dann immer für einen selbst, da muss man es nicht selber machen. Also da sind die tibetischen Buddhisten, gerade in Tibet, sehr pragmatisch, aber natürlich auch sehr spirituell. Für Yongden ist es kein Problem, sich als Pilger auszugeben. Er ist schließlich Tibeter. Aber Alexandra? Sie ist eine kleine, stämmige Frau, vollbusig und mit rundem Gesicht. Wie soll sie als tibetische Pilgerin durchgehen? Die Götter warfen einen Schleier über die Augen seiner Feinde und sie erkannten ihn nicht. Alte tibetische Sage. Alexandra verkleidet sich fantasievoll als altes Bettelweib. Ihre alten Stiefel und ein Kleid aus der Provinz Kham, das wird vielen Pilgern, die ihnen begegnen, fremd vorkommen. Um den Kopf schlingt sie sich einen roten Gürtel wie einen Turban. Ihre Haare verlängert sie durch das schwarze Haar eines Yaks, des tibetischen Hochlandrindes, und färbt sie sich mit chinesischer schwarzer Tusche. Dann hängt sie sich lange Ohrringe an, wie sie die Tibeter tragen, und schließlich noch ein bisschen Puder, ein Mix aus Kakao und Holzkohle, ins Gesicht. Fertig ist die Bettlerin. Ihre Habseligkeiten lassen Alexandra und Yongden an einer Missionsstation zurück. Sie besitzen jetzt nur noch die Kleider, die sie am Leibe tragen. Eine Essensschüssel, einen Aluminiumtopf, einen Dolch und zwei Paar Essstäbchen. Die klassische Ausrüstung eines tibetischen Pilgers auf seiner Reise nach Lhasa. Nur auf ein kleines Baumwollzelt will Alexandra nicht verzichten, um sich vor Unwettern zu schützen. Einen Revolver, ein paar Goldstücke und die Landkarte mit der Route nach Lhasa verstecken sie unter ihren Kleidern. Niemand darf ihr Geheimnis zu Gesicht bekommen. Sonst sind sie verloren. Als sie die chinesisch-tibetische Grenze erreichen, verlassen sie den Hauptweg, auf dem die meisten Pilger wandern. Denn hier ist es am gefährlichsten. Hier können sie leicht als fremde und damit unerwünschte Personen enttarnt werden. Sie haben ja ein besonders wachsames Auge. Jede verdächtige Person, die versucht, die Grenze unbefugt zu überschreiten, wird sofort verhaftet. Um nicht aufzufallen, laufen unsere geschwärzte Bettlerin und der Lama 2 Wochen lang auf schmalen Bergpfaden weiter. Menschen und Dörfer müssen sie unbedingt meiden, niemand darf sie sehen. Sie wandern nachts und schlafen tagsüber und verstecken sich in Höhlen oder im Wald. Ihr Baumwollzelt wagen sie nicht aufzustellen, sondern legen es zum Schlafen einfach über sich. Manchmal laufen sie 18 Stunden, ohne anzuhalten, bis sie vor Hunger und Erschöpfung fast zusammenbrechen. In dieser Zeit fürchtet Alexandra beim geringsten Geräusch, beim geringsten Hufgeklapper entdeckt und wieder zur Grenze befördert zu werden. Doch schließlich meistern sie den 6000 Meter hohen Doka-Pass und überschreiten endlich die Schwelle in das ersehnte Land, von dem Alexandra schon so lange geträumt hat. Tibet, das Dach der Welt. Die erste Hürde ist überwunden. Nach einer weiteren Woche wagen sie es endlich, die übliche Pilgerroute einzuschlagen. Sie verläuft von Dorf zu Dorf und ist einfacher zu meistern. Ab und zu begegnen ihnen jetzt ein paar Menschen. Manchmal schließen sie sich sogar kleineren Gruppen an. Doch nie zu lange, denn wenn sie ihre Rolle als Lama und Bettlerin nicht glaubwürdig spielen, ist Lhasa auf immer verloren. Aber meistens interessiert sich niemand für diese unscheinbare, in Lumpen gekleidete Bettlerin, die demütig auf ihren Pilgerstab gestützt dem Lama Yongden folgt, Eine große Herausforderung für unsere stolze Heldin, die anderes gewöhnt ist. Ich musste diesmal auf manches gefasst sein. Zum Beispiel auf dem bloßen Fußboden der Küche zu sitzen. Und das hieß so viel wie mitten im Schmutz des Suppenfetts, des Buttertees und der spuckenden Familienmitglieder. Ich sah schon voraus, wie gutmütige Frauen einen Fetzen Fleisch für mich auf dem Schoß ihres Kleides abschneiden würden. Und ich wusste nur zu gut, das Kleid war ihnen jahrelang zugleich Taschentuch und Küchentuch gewesen. Freilich, es würde sich auch wieder lohnen, da ich unter der unauffälligen Maske der armen Pilgerin hunderterlei beobachten konnte, wozu Fremde und vielleicht selbst die Beter aus der oberen Klasse nie kamen. Ich tat dadurch tiefe Einblicke in Seele und Herz des unbekannten Landes und nicht zuletzt auch in seine noch gänzlich unerforschte Frauenwelt. Die Dorfbewohner helfen Yong denn, weil er ein Lama ist. Denn einem Lama, einem religiösen Lehrer zu helfen, ihm Almosen zu geben, bedeutet gutes Karma für das nächste Leben und eine gute Wiedergeburt. Wer weiß, sonst wird man vielleicht als Eintagsfliege oder Ratte wiedergeboren. Also bekommt der Lama den besten Schlafplatz. Für seine alte Mutter ist die schmutzigste Ecke in der Küche immer noch gut genug. Es ist mittlerweile Dezember. Dezember 1923. Seit ihrem Aufbruch von Li Qiang sind 2 Monate vergangen. 2 Monate voller Entbehrungen, Ausdauer und Gebete. Weit haben sich die beiden Bettelpilger vorangekämpft. Aber jetzt liegt das härteste Stück vor ihnen. Eine endlose Bergkette und immer neue Probleme erschweren ihren Weg. Die Landkarte hat sich als unbrauchbar erwiesen. Die Namen darauf stimmen nicht mit denen überein, die die Bewohner benutzen. Flüsse und Berge sind nicht korrekt eingezeichnet. Tagelang nichts außer Schnee. Monotones Stapfen durch tiefe Schneemassen. Es kostet unendlich viel Energie, von der Stelle zu kommen. Aber sie haben nichts mehr zu essen. Ihre letzten Vorräte sind aufgebraucht. Geschmolzener Schnee ist alles, was sie haben. Doch die kleine, verhutzelte Gestalt Alexandra David-Niels und die ihres treuen Begleiters kämpfen sich hartnäckig durch den wütenden Schneesturm. Die einst untersetzte kleine Dame besteht nur noch aus Haut und Knochen, Gesicht und Kleidung und Seele gegerbt von der Rauheit der tibetischen Hochebene. Als der Himmel wieder halbwegs aufklart, erkennt Yongden zu spät eine Gletscherspalte. Sie ist ganz schmal und klein. Man kann nicht hineinfallen, aber sie ist tief genug, dass er hineinstapft und sich den Knöchel dabei verstaucht. Er kann unmöglich alleine weitergehen und weit und breit kein Pfad zu erkennen, der sie weiterführt, geschweige denn Hilfe. Ist das hier nun das Ende ihres kühnen Abenteuers? Werden sie am Ende doch zu sehr herausgefordert? Zum ersten Mal in ihrem Leben packt Alexandra die Verzweiflung. Wirkliche Verzweiflung. Wie nie zuvor stand ich unter dem Eindruck des Missverhältnisses zwischen der riesigen Gletscherkette, den vielen endlosen Abhängen einerseits und den 2 kümmerlichen Reisenden andererseits, die sich Mutterseelen allein in dieses unberührte, fantastische Bergland gewagt hatten. Mich ergriff das tiefste Mitleid bei dem Gedanken, dass mein junger Freund, mein Gefährte auf schon so mancher abenteuerlichen Reise, hier in diesem Schneeland vielleicht bald den Tod finden könnte. Es war einfach meine Pflicht, den Weg zu entdecken. Es musste und würde mir gelingen. So nimmt Alexandra all ihre Kraft zusammen und schleift sich und ihren verletzten Freund halb gestützt auf seinen Stock und halb auf ihrem Rücken durch den Schnee. Immer wieder müssen sie stehen bleiben und Atem schöpfen. Und die Zeit erscheint ihnen endlos, bis sie schließlich nach Stunden die ersten Bäume erreichen. Die Hoffnung auf eine menschliche Ansiedlung wächst. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichen sie, Yongden ist mittlerweile kaum noch bei Bewusstsein, ein Dorf namens Chulok. Die Dorfbewohner trauen ihren Augen nicht und glauben kaum, dass zwei verwahrloste Bettler den Kangri-Karpo-Pass überquert haben sollen. Denn er gilt wegen der Schneemassen im Dezember als unpassierbar. Es kann sich also nur um ein Wunder handeln. Gut gestärkt, mit reichlich Proviant und Almosen bestückt, treten Alexandra und Yongden die letzte Wegetappe an. Bis Lhasa sind es zwar noch 500 Kilometer, aber nach all den Strapazen erscheint ihnen der Weg mehr als ein Spaziergang, den sie hin und wieder mit einigen friedlichen Pilgern teilen. Die Stimmung ist jetzt leicht und beschwingt. So einfach ist die Strecke, so wunderschön die Landschaft und Lhasa nicht mehr weit. Ein letztes Hindernis wartet noch auf sie an der Zollstation von Gyamda. Alexandra fürchtet hier, letztendlich doch noch erkannt zu werden und keinen Passierschein nach Lhasa ausgestellt zu bekommen. Haben sie fast 4 Monate lang die eisigen Gipfel und heißen Täler Tibets durchquert, um so kurz vor Erreichen ihres Ziels zu scheitern? Aber noch einmal auf ihrer langen Reise kommt ihnen der Schutz der Götter zu Hilfe. Losar, das tibetische Neujahrsfest, steht kurz bevor und es strömt eine unüberschaubare Flut von Menschen in die Stadt. Sie alle wollen das Fest in Lhasa feiern. So fallen die beiden verwahrlosten Gestalten nicht weiter auf. Sie bezahlen die geforderte Gebühr und bekommen ihre Passierscheine, ohne dass der Beamte sie auch nur flüchtig gemustert hätte. Und dann sehen sie ihn schon von Weitem. Es ist Februar. Nach 4 Monaten Wanderschaft und unvorstellbaren Entbehrungen und Anstrengungen erstrahlt vor ihnen der Potala-Palast, der Winterpalast des Dalai Lama. Ein gigantisches Bauwerk mit goldenen Dächern, das auf einem schimmernden Sockel blendend weißer Gebäude ruhend hoch zum blauen Himmel ragt. Abgemagert wie 2 Vogelscheuchen betreten die beiden Helden des Bettlertums Lhasa. Da kommt wie aus dem Nichts ein Sandsturm auf. Gelb und schwer legt er sich in Windeseile wie eine Glocke über die Stadt. Es herrscht das reinste Chaos, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. So beobachtet niemand der Umherirrenden, wie zum ersten Mal in der Geschichte eine Ausländerin aus dem fernen Westen die verbotene Stadt betritt. Erschöpft, aber glücklich, schreibt Alexandra David-Neel am 28. Februar 1924 an ihren Mann Philipp: Auch wenn man mir 1 Million anbieten sollte, würde ich es ablehnen, dieses Abenteuer unter den gleichen Bedingungen zu wiederholen. 2 Monate bleiben Alexandra und Yongden in Lhasa. Alexandra jagt von Tempel zu Tempel, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Schon fast wird sie von Wachleuten als Ausländerin erkannt, kann aber noch einer Entdeckung entgehen. Doch dann gibt es schließlich Gerüchte, Ausländer seien in der Stadt gesehen worden. Aber da hat Frau David-Neel bereits den Rückweg angetreten. Ich verließ Lhasa ebenso still, wie ich gekommen war. An einem sonnigen Frühlingsmorgen schlug ich noch einmal die breite, zum Potala führende Straße ein. Wir überquerten den Fluss Ki und erstiegen einen niedrigen Pass. Von da aus warf ich einen letzten Blick auf Lhasa. Darauf wandte ich mich gegen Süden und begann den Abstieg. Lhasa war nun meinen Augen für immer entzogen und hatte seinen Platz in meiner Erinnerung eingenommen. Würde Alexandra David-Neel ihr Tibet und die verbotene Stadt heute noch wiedererkennen? Auf dem Weg nach Lhasa würde sie ihr Tibet wiedererkennen, weil so viel hat sich da nicht verändert von der Natur und von den Tieren, die man sieht, und auch von vielen Bauwerken, die entweder wieder aufgebaut sind oder erhalten worden sind. Die Flüsse, die Seen, noch immer gibt es da keine riesigen Brücken über Flüsse oder über Seen rüber. Es ist noch sehr, sehr, in Anführungsstrichen, mittelalterlich. Das heißt, also, es hat sich sehr wenig verändert. Aber wenn sie ankommt in Lhasa, würde sie tot umfallen, weil da sind Glaspaläste, Bankengebäude und Tausende, Zehntausende von modernen Autos, die alle aus Peking hingebracht worden sind, weil man da eben eine moderne Großstadt vorgaukeln will. Und sie würde wahrscheinlich sehr, sehr traurig sein, wenn sie sieht, wie ihre gläubigen Tibeter in diesen Asphaltstraßen versuchen, diese alten Wege, die es seit Jahrhunderten gibt, zu ihren Klöstern nachzuvollziehen mit Gebetsmühlen in der Hand. Der Aufenthalt einer Europäerin in Lhasa konnte nicht ganz verheimlicht werden. Obwohl Alexandra David-Neel die Bräuche der Tibeter sehr verinnerlicht hatte, konnte sie von einer europäischen Angewohnheit nicht lassen. Der Gouverneur von Lhasa berichtet später: Während meiner Amtszeit in Lhasa hat man mich auf das merkwürdige Benehmen einer Frau aufmerksam gemacht, die sich jeden Tag im Fluss wasche. Das war als durchaus verdächtiges Benehmen zu werten, denn keine Tibeterin würde sich je freiwillig und regelmäßig einem solchen Vergnügen hingeben. Aber ich war nicht sonderlich beunruhigt. Ich dachte, es sei gewiss so eine merkwürdige Fremde, vielleicht aus Ladakh in Indien gewesen. Erst später wurde mir klar, dass es nur jene Alexandra David-Neel gewesen sein konnte, deren glorreiche Einreise nach Lhasa überall gefeiert wurde. Aber wie konnte Alexandra David-Neel mit solch minimaler Ausstattung in Lhasa ankommen? Ohne Karten, ohne Führer und ohne Kenntnis der unterschiedlichen Dialekte, die in den Gebieten, durch die sie reisen musste, gesprochen wurden. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Viele Begebenheiten auf ihren Reisen und Beschreibungen in ihren Büchern bleiben bis heute ein Geheimnis. Also ich glaube, dass sie da war. Ich kann es auch nicht beweisen. Ich glaube, dass ihre Reisen stimmen. Es war eine Zeit, wo sich in Europa hier und da kleine intellektuelle Zirkel gebildet haben, die sich mit Buddhismus beschäftigten, aber immer in der Theorie. Die wenigsten und fast gar keine sind rausgegangen und haben das mal in der Wirklichkeit geprüft und wollten mal wissen, wie das dazu geht. Aber sie ist als einzige Frau, soweit ich weiß, so weit gekommen und auch wieder zurückgekommen und hat authentisch berichtet. Die Spannung damals war sicherlich, dass man unheimlich viel Mut haben müsste, um diese Reise zu machen, aber dafür eben auch unglaubliche Erkenntnisse mitbringt. Nicht umsonst ist sie ja bei ihrer Rückkehr viel mehr bejubelt worden, als sie sich selbst bejubelt hat, für diese Reise, die ihr irgendwie ja nicht eine Sensation war, sondern ihr Alltag war. Sie wollte das unbedingt erleben und kam zurück und wunderte sich, was für sensationelle Erkenntnisse und Interessen da gefunden wurden. Bei ihrer Rückkehr 1925 nach Frankreich wird Alexandra David-Neel ruhmreich empfangen. Sie erhält zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Yongden kommt mit ihr nach Frankreich. Sie adoptiert ihn gegen den Willen ihres Mannes, worauf sie sich endgültig trennen. Sie reist durch die Provence und lässt sich schließlich am Fuße der französischen Voralpen in Digne nieder, wo sie 1928 eine schöne Villa mit dem Namen Samten Song, Festung der Meditation, erbaut. Ihre Reise nach Tibet und das Buch darüber machen sie weltberühmt. In der Provence findet sie viel Sonne, klare Luft und blauen Himmel. Die grünen Voralpen nennt sie liebevoll ihren Lilliput-Himalaya. Hier schreibt sie viele ihrer Bücher und Kommentare zu Aussagen von Mystikern und Magiern, die sie auf ihren Reisen traf. Sie ist auf Lesetour durch ganz Europa. Mit 69 macht sie sich mit Yongden noch einmal auf eine lange Reise durch Russland und China und sieht mit 78 Jahren ein letztes Mal ihr geliebtes Indien, wo alles begann. 1941 stirbt Philippe, mit dem sie immer noch verheiratet war, und verliert mit ihm einen ihrer wenigen wirklichen Freunde. 1955 besitzt Yongden, wie sie sagt, die Unverschämtheit, mit nur 50 Jahren vor ihr zu sterben. Sein Tod trifft sie so sehr, dass sie ein Jahr nicht arbeiten kann und keine Zeile schreibt. Ihr Rheuma verschlimmert sich. Sie weiß, sie wird nicht mehr reisen können. Mit dem Körper. Vielleicht nicht. Aber ihr Geist ist stark und frei. Er hört nie auf zu reisen. Nur die Gleichgültigkeit allem gegenüber, was mir zustoßen könnte. Schwierigkeiten, Leiden, Leben und Tod, steht in meiner Macht. Letztlich sind Sorgen und Angst immer darauf zurückzuführen, dass man am Leben hängt und es sich möglichst angenehm machen möchte. Ich bin alt. Ich habe ungefähr alles gehabt, was ich mir auf dieser Welt gewünscht habe. Es ist daher klug, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wenn das Ende nahe sein sollte, hat dies weiter keine große Bedeutung. Bis zum 18. Tag vor ihrem Tod hat Alexandra David-Nähl geschrieben, gearbeitet und nicht aufgehört, über die Welt nachzudenken. Sie hat ein ganzes Jahrhundert mit wachem Verstand und großem Interesse miterlebt. Von der Erfindung des Fahrrads bis zur Landung des ersten Menschen auf dem Mond. Sie verstand es, ihre Träume zu leben. Und ihren Traum vom Reisen hat sie nie aufgegeben. Noch im Alter von 100 Jahren verlängerte sie ihren Reisepass. Obwohl ihre Beine sie durch ihr schweres Rheuma schon lange nicht mehr trugen, hätte sie sich gerne noch ins Auto tragen lassen, um sich auf den Weg nach Berlin, Warschau, Moskau, Wladiwostok, New York zu machen. Sie hatte noch 4 Bücher in Planung, als sie am 8. September 1969, nur wenige Wochen vor ihrem 101. Geburtstag, starb. Man könnte meinen, Madame, der Teufel liebe Sie ganz besonders. Ausnahmsweise hast du wohl recht, Schildkröte. Ich wollte niemals alt werden. Aber jetzt bin ich 101 Jahre alt. Gerne wäre ich im Staub des Himalaya auf einem meiner Abenteuer gestorben. Das wäre es gewesen. Aber was ist jetzt? So alt zu sein, ist eine beklagenswerte Sache. Ich muss wohl für meine Sünden büßen. Ich glaube, Madame, wenn Sie einmal so weit sein sollten und sterben, dann wird der liebe Gott bei Ihrem Eintreffen im Paradies bestimmt nicht begeistert sein. Ich glaube, auch Buddha wird seine Pforten nicht für Sie öffnen, noch nicht einmal der Teufel. Ja, Schildkröte. Madame Perronet, gut möglich, dass er fürchtet, dass ich stärker bin als er. Ja. Am 28. Februar 1973 wird die Asche von Alexandra David-Nähl und Lama Yongden nach ihrem Wunsch von ihrer Sekretärin Marie-Madeleine Perronet in den Ganges gestreut. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, kommt zweimal nach Digne in ihre Villa samt den Song, die heute ein Museum ist, und würdigt Alexandra David-Nähls Mut und Lebenswerk. Ja, wenn man solche Reisen macht, das kann einem ja keiner nehmen, was man an Erfahrungen da so gewinnt. Das ist nicht Wissen, was man immer oben drauf tut, und hat man auf einmal ganz viel. Aber nur, man wird natürlich irgendwie ganz flexibel im Geist und man denkt über die Welt einfach völlig anders nach. Man hat sehr viel mehr Verständnis dafür, dass andere Menschen eben anders sind und dass man vielleicht die auch so anders lassen sollte, weil das eine gewisse Schönheit ausmacht. Alexandra David-Nähl hat dieses Verständnis für andere Kulturen nach Europa gebracht, indem sie eine bis dato unbekannte Ecke der Welt erleuchtet und in ihren Büchern hat lebendig werden lassen. Sie hatte einen Traum, ein Ziel: Tibet. Und sie besaß den unbeugsamen Willen, dorthin zu kommen und hat damit alle Grenzen und Schwierigkeiten überwunden. Ihren Besuchern gab sie oft einen Rat mit auf den Weg. Such dir einen Stern aus und lass ihn nie aus den Augen. Er wird dich ein gutes Stück vorwärts führen, ganz sanft und ohne Mühe. Auf Wiederhören bei Audible.